andere als schließlich der Buchdruck. Und auf dessen Effekte kommt es mir jetzt an. Welche hat er und wie lassen Sie sich erklären? Das sollten wir jetzt vielleicht einmal genauer beschreiben. Es geht, um das noch hinzuzufügen, bei der Erfindung von Kommunikationstechniken auch, jedenfalls bis zum Buchdruck, um eine Zunahme von Abstraktion. Die Nähe zu den Dingen und Menschen ist zunehmend verschwunden, die alte Bilderwelt erloschen. Herr Luhmann, also die Effekte des Buchdrucks, um vielleicht damit zu beginnen. Ja, sollte ich vielleicht ein paar Sachen sagen. Was man deutlich sehen kann, ist das Entstehen von Nationalsprachen, standardisierten Nationalsprachen, Unterrichtstexte, die also in Deutsch, Französisch oder so und nicht mehr nur in Latein formuliert werden konnten. Was man sieht, ist eine zunehmende Aufnahme von Literatur für technologische Texte. Kräuterbüchlein gab es schon im Mittelalter, aber die ganzen Handwerkskünste wurden erst durch den Buchdruck überhaupt verbreitet. Ja. Was man sehen kann, ist eine Präferenz für neue Texte gegenüber alten, während bei der handschriftlichen Kultur alte Texte immer wichtiger waren, weil die neuen wieder Fehler enthielten. Es gibt also eine ganze Menge von Effekten. Trotzdem frage ich mich, ob das sich zu einer Art Revolutionierung der intellektuellen Kultur summieren lässt. Also ich denke jetzt an Stichworte wie also was Sie schon sagten, Nationaldenken, Nationalsprachen, Uniformität, lineares Denken, Kausalität, Vernunft, Wissenschaften vom Menschen, Individualismus, Christoph Tholen. Und ja, das werden also Sie, ich würde da vielleicht gar nicht direkt einsetzen und doch überlegen, ob nicht noch mehr an dieses schöne Wort heißt Menschenfassung mit der Schriftkultur und dem Druck gegeben waren, nämlich dieses, was ist denn eigentlich der Fall mit der Gutenberg-Galaxis, wenn man jetzt die Schrift nach ihrer Zeichenlogik und nicht nach dem Sinn und den Bedeutungen sich anschaut, dann ist in der Phase doch gerade, ich nenne das mal das Calvinistische mit Luther gesprochen, also mit der Bibel, tauchte so etwas auf, die berühmte Formel von Luther, dass man mit der autobiografischen Bekenntnis in der eigenen Seele lesen soll, die Wahrheit des Subjekts, die Autonomie und des Menschen und so weiter, und dass sich eine eigentümliche Diaristik, also eine Autobiografie des Wesens des Menschen auf der Ebene von Bekenntnissen darstellt und dass diese Gutenberg-Galaxis auch zu lesen ist, also das Medium Buch und die beweglichen Druckbuchstaben, das heißt ja nicht umsonst Charaktere, bewegliche Lettern, dass in dieser Phase gleichsam diese ja, Erkenntnispolitik, dass man sich zu bekennen habe zu der wahren Natur des Menschen, der Sinn oder Gott und so weiter, in dieser Phase der Schriftkultur wesentlich wurde. Und das medienanalytisch betrachtet heißt, dass diese Abstände zwischen den Zeichen, die also die Schrift ausmachen, eine andere Kultur ist, als wie es Medientheoretiker von Ong bis McLuhan gesagt haben, als die und Wilhelm Flusser, die orale, mündliche Kultur. Also da gibt es schon einen Unterschied der Art und Weise der Selbstbekenntnis, die natürlich auch ordnungspolizeiliche Strukturen hatte, wie ich gerade andeute. Von Foucault stammt jenes schöne und poetische Wort, dass der Mensch verschwinden wird wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand. Bevor wir auf dieses Verschwinden zu sprechen kommen, sollten wir klären, wie er entstanden ist, der Mensch. Denn seine Erfindung geht schließlich, wie ich schon erwähnte, in seinem Verschwinden voraus. Und die zweite Frage, was spricht überhaupt gegen diese Erfindung, die alle humanitären Ideen begleitet hat? Norbert Bolz. Die Erfindung des Menschen, ich finde, das ist ein korrekter Titel, an dem wir festzuhalten haben, und zwar ohne nähere Erläuterungen. Der andere Titel, Verschwinden des Menschen, der bedarf einer näheren Erläuterung, nämlich, dass man sagt, es geht um das Verschwinden des Menschen, der sich mit Majuskel schreibt. Der verschwindet, und zwar in dem Augenblick, in dem die Bedingungen seiner Formierung sichtbar werden. Der Gedanke, und das ist ja einer der Gedanken, dem wir wirklich Foucault verdanken, ist im Grunde der, zu sagen, niemals kann gleichzeitig im Wissen erscheinen der Mensch und die Bedingungen seiner Formierung beziehungsweise die Bedingungen seiner Repräsentationstechniken. In dem Augenblick, in dem wir sehen, was den Menschen sprechen heißt, in dem wir die diskursiven Zwänge erkennen, in dem wir sehen, wie Sprache ihm mitspielt und wie er in der Sprache zu Hause ist und ihr überantwortet ist, in dem Augenblick sehen wir den Menschen nicht mehr. Das meint Foucault mit dem Verschwinden des Menschen. Das ist natürlich, obwohl er das ja, weil er die Medien nicht dachte, eben eigentlich gar nichts so genau angeben konnte, an welchem Punkt. Die Macht und Wissenskomplexe, wenn man so will, aller in Texten vorliegenden, Archiven und Bibliotheken vorliegenden, pädagogischen, psychologischen und Überwachung und Strafendiskurse untersucht. Und vielleicht kann ich da auch anknüpfen, dem Unterschied und doch die Nähe zwischen etwa Luhmann und Foucault da anzudeuten. Da würde ich auch gerne weiter ansetzen. wenn Sie in Ihrem Buch Liebe als Passion die semantischen Bedeutungsfelder der Verschiebung von dem, was als Liebe und so weiter angesehen wurde, dann ist Foucaults Ansatz gleichsam in gewissem Sinne Materiale, dass er die Wissens- und Machtkomplexe, die also etwa Sexualität als das wahre Sein des Menschen figurieren und fingieren, also auch wirklich Fiktionen, die sich einbilden. Und da hat Foucault einen Begriff von Einbildung, zu dem wir ja auch bestimmt kommen, der sehr körperlich gemeint ist, nämlich dass Fiktionen, Einbildungen, Einbildungskräfte, also im plastischen Sinne sich als Körperpolitik gleichsam herstellen. Also die Rede von Seele, wie ich vorhin sagte, sind dann anthropologische oder humanwissenschaftliche Diskurse, die mit Macht- und Wissenseffekte verbunden sind. Foucault sagt an keiner Stelle, dass der Mensch schlechthin, wie man ihn missverstanden hat, verschwindet, sondern eben diese Gebilde, die das jeweils Eigentliche oder den Sinn. Und das hat aber nichts mit semantischen Bedeutungsfeldern zu tun, sondern mit harten Praktiken gleichsam, die sich durchgesetzt haben. Norbert Wolz, ich habe vorhin schon mal darauf hingewiesen, dass Foucault eben vom Verschwinden des Menschen zwar spricht, aber er konnte es noch nicht an bestimmten Punkten oder an bestimmten Situationen festmachen. Nur an ästhetischen. Also ja. Das einzige Modell, das er immer wieder bietet, ist das neue Erscheinen des Seins der Sprache selbst. Also er hat eine große Literaturutopie, eine ästhetische Utopie, die er verknüpft mit den großen, zum größten Teil ja auch französischen Heroen der Moderne, mit denen so etwas wie das Sein von Sprache erneut zum Scheinen kommt und in diesem Glanz, dem neuen Glanz der Sprache, verschwindet der Mensch. Und das ist ein wohltätiges Verschwinden, wohlgemerkt, das den Menschen befreit vom Panzer dieses Bildes, in dem er sich selber gefangen hat. Das Verschwinden des Menschen. Es scheint so, dass fortgeschrittene Medienforschung heute in dieser Sache vielleicht noch bessere Auskünfte geben könnte. Aber eben auch Künstler als Fachleute für Medien erahnen die Innovation neuer Medien rasch, womöglich sogar als erste. Und um jetzt vielleicht historisch das nochmal genauer zu beschreiben. Für McLuhan etwa bildet Poes Erzählung im Strudel des Mahlstroms die literarische Urszene für die neuen Medien, ganz im Gegensatz zu Adorno etwa, der hier das erste Zeichen für die Katastrophe der Moderne entdecken zu können glaubt. Der Sachverhalt ist ganz schlicht der, dass das Buch mit dem, wenn ich recht sehe, die kritische Theorie ihre eigene Ästhetik begründet, nämlich Adornos Kierkegaard-Buch, das ja im Untertitel heißt Konstruktion des Ästhetischen, eröffnet wird durch dieses berühmte Poe-Zitat aus Descent to Malmström. Diese Wirbel, der tödliche Wirbel, aus dem es diese überraschende Rettung dann gibt bei Poe. Und genau dieses Bild, dieses Poe'sche Bild vom zerstörenden Mahlstrom, ist eine der Lieblingsmetaphern von McLuhan für die Position des Menschen gegenüber den Medieneffekten. Also er sagt, so wie Poes Mensch in diesem Mahlstrom, so sind wir gefangen in der unendlichen Zahl von Bildeindrücken, in Bilderfluten. Wir sind ihnen ausgesetzt, sie reißen uns in einen Zug hinein. Und McLuhans Antwort ist nun ganz gegen Adorno, könnte man sagen, das ist nicht die Hölle der Moderne, die sich hier auftut, der Abgrund der Moderne, sondern das ist ein Wirbel, der Besonnenheit erfordert, nämlich die Besonnenheit zu abstrahieren von allen Inhalten und nur auf die Konfigurationen zu achten, dessen, was sich in diesem Strudel der neuen Medien zeigt. Nur wenn wir kaltblütig genug sind, von allen Inhalten, von allen Messages, von allen programmatischen Momenten zu abstrahieren, nur dann können wir sehen, was es mit der prägenden Kraft der neuen Medien wirklich auf sich hat. Daher auch diese berühmte Formel, the medium is the message, was nur heißen soll, was wirklich vermittelt wird durch diese Medien, sieht man niemals, wenn man Inhaltsanalyse betreibt, so wie wir das früher vor 20 Jahren noch in der ideologiekritischen Phase. Also McLuhan spricht ja von der Magie der Medien, sei es nun die elektronischen oder sei es der Buchdruck. Und wir haben ja jetzt nun fast lehrbuchartig vorhin aufgezählt, die Effekte des Buchdrucks, Nationalität, Individualismus und so weiter. Welche Effekte erzeugen jetzt aber eben die elektronischen Medien, die Computer oder eben die sogenannte künstliche Intelligenz? Um zunächst eben noch so allgemein zu fragen, schaffen Sie die Macht der Intellektuellen, die sich seit der Französischen Revolution intronisiert hat, nachdrücklich ab? Geht unser Denken in die Computer und nur was übrig bleibt in die Literatur, wie Gottfried Benn sagt? Norbert Wolz? Man kann es schon daraus schließen, dass die Intellektuellen, die kritischen Intellektuellen, offensichtlich unfähig sind, sich theoretisch zu den neuen Medien zu äußern und dass sie sich nur in Jeremiaden und in Schwanengesängen ergehen. Also das scheint mir ein Symptom zu sein, das wir zu deuten hätten, wieso gerade die kritische Intelligenz, also sagen wir es im Klartext, die Linke, es bisher noch nicht geschafft hat, sich mit der technischen Realität der neuen Medien theoretisch auseinanderzusetzen. Das scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass diese kritischen Theorien, in denen wir sozialisiert worden sind, ihre Herkunft noch aus der Gutenberg-Galaxis haben. Das heißt, dass also die Basis dieser kritischen Theorien noch in eine Zeit zurückreicht, die wir de facto schon längst überschritten haben. Deshalb auch der Satz, dass wir dümmer denken, als wir leben, weil wir eben noch theoretisch in Kontexten der Gutenberg-Galaxis befangen sind. Ja, vielleicht kann ich das auch konkret wenden, nämlich in dem Sinne, dass dieser, ja, wie es mal heißt, Priesterintellektuelle, also der auch der Wahrheit einnimmt und eben etwa in kulturkritischen Klagen wie in der Bewusstseinsindustrie, Kapitel von Adorno, immer ausgeht von melancholisch trauernd, wie in der Frühromantik, von einem Verschwinden der unmittelbaren Wahrnehmung des Menschen oder des Sinns der Geschichte. Und dass eben gerade die Vermittlung und die Aufrüstung und Veränderung der, ich würde nicht sagen wie McLuhan, bloß Erweiterungen, also es ist mir noch zu anthropologisch manchmal gefasst, der menschlichen Sinne, sondern von dort aus, von den medialen Definitionen dessen, was Denken und Rechnen, was Wahrnehmung sei, gibt es neue Modelle dessen, wie der Mensch als Funktion, Beschreibung funktioniert. Und da ist bezogen auf den Computer vielleicht, um von ihm mal zu reden, eins doch sichtbar, dass in diesen ganzen Theorien zur künstlichen Intelligenz, die erste Kybernetik-Diskussion, Herr Luhmann, Mitte der 70er Jahre, ging noch mit Vergleichsbildern. Denkt der Mensch jetzt so wie der Computer? Ist der Computerspeicher wie ein menschliches Gedächtnis? Und ist da die Irritation nicht so, dass da bloß von außen, ohne den Deckel zu öffnen von den Geräten, bloß von außen eben kulturkritisch darüber resoniert wurde? Macht man den Deckel aber auf, stellt sich Folgendes heraus, dass einfach, ich muss jetzt von diesem Erfinder des Computers, Turing, reden, dass er nach anfänglichen Diskussionen in der Mathematik über Unentscheidbarkeitsprobleme, Konsistenzprobleme und Vollständigkeitsprobleme von Mathematik gesagt hat, alles, was berechenbar ist, ist auch schaltbar. Und diese Schaltbarkeit von strengen Wenn-Dann-Befehlen und Logiken ist also diese maschinisierbare Technologik, die also in einer konkreten Kriegsgeschichte entstanden, nämlich ganz schlicht und einfach als Kryptologie, das heißt als Entzifferung und Entschlüsselung von Geheimfunkziffern der deutschen Geheimschreibmaschinen entstanden ist. Und dieser Computer ist also nichts anderes als dieses universelle Textmedium, was dann simulieren, das heißt schlicht jetzt im mimetischen Sinne, nachmachen kann und einverleiben kann, die Schriftkultur, also das Buch, die Zeichen selber, die Sprache, eben aber sowohl Bilder und Töne erzeugen und generieren kann. Das heißt, hiermit ist gleichsam die alte Diskussion von Trugbild kontra Wirklichkeit, von Fiktion kontra Original verabschiedet worden und damit auch alle Vorstellungen von Unmittelbarkeit und falschem Bewusstsein, was durch die Medien geprägt wäre, weil diese Zwischenwelt, die der Computer darstellt, diese Theorien und diese Vorstellungswelten selber simulieren kann. Und diese Kriegsgeschichte des Computers erzeugt natürlich ein Zwischenspiel, wo wir nicht mehr von Echtheit und Abbild, von Trugbildern und Original reden können. Und das ist, glaube ich, die Irritation, zu Recht, die dann vermittelt in der postmoderne Diskussion eine Rolle spielt. Also eher von der Wirklichkeit der Einbildungskraft dieses Mediums zu sprechen, scheint mir wichtig. Herr Luhmann, Sie wollten etwas sagen. Ja, ich will zunächst einmal sagen, dass es eigentlich bisher nie so gewesen ist, dass die Entwicklung neuer Medientechnologien sofort angemessen beobachtet und beschrieben werden konnte. Beim Buchdruck beispielsweise war ungefähr 100 Jahre lang eine ganz euphorische Begeisterung für das neue Medium, und zwar sowohl in kirchlichen Kreisen als auch in der Politik und überall. Zum Beispiel besetzt mit dem Glauben, man könnte jetzt alles an Büchern lernen und brauchte gar keine Schulen mehr und keine Universitäten vor allen Dingen. Oder auch von der Vorstellung, jeder Leser könne ja selber drucken und dadurch also auf das im Buch gelesene antworten, ohne dass man die Explosion verlegerisch sozusagen kalkuliert hätte. Nicht, dass hat 100 Jahre gedauert, bis man diese beiden Illusionen, die Universitäten gibt es immer noch und keineswegs jeder Leser schreibt über das, was er gelesen hat, sofort wieder Bücher. Und ich nehme an, dass wir im Computerzeitalter ein ähnliches Problem haben, zunächst einfach mal erstmal beobachten zu müssen, was an negativen und an positiven Konsequenzen da ist und mit den angemessenen Unterscheidungen zu beobachten. Und hier finde ich, wenn man so pauschal von neuen Medien spricht, müsste man zumindest zwei Dinge unterscheiden. Einerseits die Verfügbarkeit über bewegliche Bilder per Funk oder auch per Film, aber natürlich heute per Funk. Das heißt, die Faszination, bewegliche Bilder verbreiten zu können. Das ist ja etwas ganz anderes als der Computer. Nicht mehr verbreiten, erzeugen. Erzeugen zu können und verbreiten zu können. Aber gerade was die Enteignung des Menschen sozusagen, dass die Faszination und die unbemerkte Prägung der Vorstellungswelt geht, einen völlig anderen Kontext als die Computer. Also dass man zumindest diese Dinge einmal unterscheiden müsste. Und so wie man gegenüber Filmen und Fernsehveranstaltungen auch eine Art von erfahrener Kritik haben kann. Man kann das Arrangement beobachten und nicht nur den Sinn der Story beschreiben. Man kann also durchaus diese McLuhan'sche Perspektive einnehmen. Und dasselbe gilt natürlich auch für den Computer. Es gibt ja genügend kritische Bücher über das, was er nicht kann. Und man kann sehr wohl die technische Leistung bewundern, die Programme und die Informationen sozusagen auf einer Ebene behandeln zu können und durch eine bloße Manipulation von physikalischen Informationen zu verarbeiten. Und man kann dann trotzdem sich fragen, wie weit ein solches Modell über Artificial Intelligence und so geeignet ist, uns Aufschlüsse über das Funktionieren von Bewusstsein, neurophysiologischen Apparaten, Immunsystemen und dergleichen zu vermitteln. Das ist einfach eine Frage, die man durchaus ohne der Faszination zu verfallen stellen kann. Sie sprachen eben gerade von der Enteignung des Menschen. Lässt sich vielleicht sogar behaupten, dass unter medientechnischen Bedingungen spätestens dann eben das Subjekt abgedankt hat? Also das Subjekt, das so lange Zeit Geltung besessen hat. Von Paul Klee stammt jener damals schon nicht mehr visionäre Satz, ich zitiere, jetzt nehmen mich die Gegenstände wahr, für Virilio Grund genug von der Sehmaschine zu sprechen. Von jener Maschine, die wie ein geschlossenes System funktioniert, die Menschen unter Beobachtung stellt, während sie selbst eben außen vor stehen. Sind die Maschinen unter diesen Bedingungen die neuen Subjekte, um die Frage nach der künstlichen Intelligenz eben noch einmal anders zu stellen? Virilio schreibt, pausenlos sind die Satelliten dabei, zu filmen, zu kartografieren und Objekte zu orten. Pausenlos analysieren Computer selbsttätig die Situation, womit eine neue, eine exzentrische Sicht auf die Welt geschaffen ist. Aber ich glaube, da gehen zwei Dinge durcheinander. Oder sagen wir mal, man müsste differenzieren zwischen diesen Beobachtungen Virilios, die so etwas wie die totale Überwachung beschreiben, also die Situation der totalen Überwachung ohne pejorative Vorzeichen, einfach rein deskriptiv. Ja. Und auf der anderen Seite die spezifischen Fähigkeiten des Computers im Verhältnis zum menschlichen Bewusstsein und die narzisstische Kränkung für das Subjekt, die sich daraus ergibt. Das ist richtig, die vierte dann wohl mindestens. Der eine Punkt ist der, dass Virilio bemerkt hat, dass in der Tat sich Aufzeichnungen, also auch Bildaufzeichnungen, gar nicht mehr an Menschen wenden, sondern selber wieder an Maschinen. Das ist allerdings etwas, was es spätestens seit den Flak-Rechengeräten im Zweiten Weltkrieg gibt, wo Kommunikation zum ersten Mal nicht mehr an Menschen adressiert worden ist, sondern an Maschinen, die diese Kommunikation und Information dann verarbeitet haben. Das perfektioniert sich in diesem Closed Circuit des Überwachungssystems. Das Zweite aber, und ich glaube, das ist die gewaltigere Herausforderung durch die neuen Medien und Computer, ist dies, dass das, was man bisher für spezifisch gehalten hat, für die spezifische Leistung des Menschen, eben das Denken, also die Bewusstseinsphänomene, simulierbar werden. Es ist ja nicht nur so, dass, wie Tholen richtig gesagt hat, was berechenbar ist, nun auch schaltbar ist, sondern zuvor muss es noch heißen, alles, was denkbar ist, ist auch berechenbar und dann auch schaltbar, das heißt durch Computer simulierbar. Es gibt dann nur noch den romantischen Ruf, halt, es muss aber etwas im Denken geben, das heißt etwas spezifisch menschlich-subjektives, was nicht berechenbar und ergo schaltbar und simulierbar ist. Und nun zeigen die modernsten Computersimulationen, dass gerade dieses, wie man es philosophisch nennen würde, das Inkommensurable, das scheinbar Unvergleichliche, das scheinbar nicht Nachrechenbare, dennoch berechenbar ist. Ich nenne nur ein Stichwort, die durch Benoit Mandelbrot so berühmt gewordenen Fraktale, mit denen es in der Tat gelungen ist, in Computersimulationen natürliche Formen perfekt zu simulieren. Das ist ein tiefer Einbruch in das Selbstverständnis von Subjektivität und menschlichem Denken. Und es ist zumindest absehbar, es ist jetzt noch nicht technisch machbar, aber es ist zumindest absehbar, dass in der Tat alle bisher spezifisch menschlichen Leistungen der Sinne und auch des Bewusstseins maschinell simuliert werden können. Fragt sich also, wo bleibt die Kunst? Und vielleicht kommen wir jetzt auf die Kunst mit einigem Recht zu sprechen, Literatur, Kunst überhaupt und eben auch Wissenschaft. Baudelaire, etwa zur Zeit der Erfindung der binären Zahlenlogik, sagte so schön und wahrscheinlich diagnostisch genau, die Trunkenheit ist eine Zahl. Das besagt nichts anderes, als dass das Monopol der Schrift durch Zahl und Berechenbarkeit unterlaufen wurde und wird, das haben wir ja schon ein bisschen beschrieben, also behaupten Schriftsteller heute umso energischer, dass ihre Existenz an der Schrift hängt. Was sollten sie eben auch anderes tun? Sylvia Plath fürchtete nichts mehr als den Verlust der Fantasie. Diese Beispiele ließen sich wahrscheinlich endlos fortführen. Aber, behauptet dann ein Forscher, Medientheoretiker, wir haben, ich zitiere, Autoren nicht nur nicht nötig, sondern sie sind auch nicht mehr möglich. Das mag barer Unsinn sein, doch wie sieht das Wechselverhältnis zwischen Kunst und Technik nun aus? Unter Bedingungen, da die Berechenbarkeit durch Computer alle Möglichkeiten der Einbildungskraft hinter sich lässt, also unter diesen Bedingungen, sieht da das Verhältnis aus, statt Tafelbild der Malerei, also in Zukunft etwa Videokunst, Herr Klotz? Ein Künstler ist kein Schriftsteller. Ein Maler hat es nicht nur mit einem PC zu tun, wo er nun einen Buchstaben neben den anderen setzt. Und gewiss, ich gebe zu, von dieser Seite her kann man als derjenige, der produziert, ganz gewaltig beeinflusst werden. Ich würde gerne andersherum mal versuchen zu fragen, also Medienkritik zu üben, zu fragen, wohin der Computer nicht reichen kann, wenn es um die Kunst geht. Das heißt, gibt es auch die totale Simulation in der Kunst? Ich meine, nein. Möglicherweise werden Sie mich jetzt als den Romantiker identifizieren, den Sie brauchen, um nun ein wenig Sand ins Getriebe zu werfen, denn das nenne ich jetzt inzwischen auch schon Computereuphorie, Medieneuphorie, nämlich zu sagen, der Mensch kann sich gegenüber dieser Technologie nicht mehr durchsetzen. Er fällt ihr als Subjekt zum Opfer. Wenn ich sehe, wie etwa ein Maler mit einer Paintbox arbeitet, wie er versucht... Paintbox, vielleicht kannst du... Ja, das ist ein... Gut, ich mache es einfacher. Es gibt ein Tableau, das man benutzen kann, um Striche auf diesem Tableau zu ziehen. Diese Komposition aus Strichen, Farben und so weiter erscheinen, sie erscheint auf der Mattscheibe. Nun ist für einen Künstler, wenn er sich dieses Mittels bedient, ein sicherlich positiver Aspekt mit einer solchen Arbeit verbunden. Er kann in einer Form ständig neue Kompositionen, in Anführungsstrichen, hervorbringen. Er kann in einer Fülle der Variationsbreite kollagieren etwa, wie das mit dem normalen Pinsel auf der Leinwand kaum geht. Das ist ein Entwurfsvorteil. Das ist für einen Künstler sicherlich inspirierend, dieses enorme Spektrum der Möglichkeiten kennenzulernen. Auf der anderen Seite gibt es die berüchtigte, berühmte Kälte der Oberfläche. Nicht ein Pixel sitzt neben dem anderen. Was der Computer nicht kann, er kann nicht malen. Er kann nicht den Duktus eines Pinselstrichs auf einer Leinwand nachvollziehen. Da liegt auch das große Misstrauen der Künstler gegenüber dem Computer. Also die Frage ist, wie weit der Künstler berechtigt ist, seinen Duktus zu retten, seine Subjektivität zu retten, sein Ausdrucksmittel durchzusetzen gegenüber dieser Mattscheibe, gegenüber der kalten Oberfläche. Ich würde nach wie vor behaupten, dass die Kunst die Position behauptet, konventionell behauptet, Mittel zu besitzen nach wie vor, die die totale Simulation in Frage stellen. Man könnte sogar umgekehrt sagen, durch das bewegte Bild bekommt das stehende Bild eine ganz neue Wertigkeit. Die Erfahrung des bewegten Bildes weist wieder zurück auf die alte Kunst, auf die traditionellen Ausdrucksmittel, die wir hatten. Und plötzlich bekommt das elend stille Leinwandbild einen kontemplativen Charakter. Peter Weibel spricht davon, dass nur noch als Spezialeffekt die Kunstgeschichte auftritt, ja, in den neuen Medien. Ja, das meint Weibel, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die neuen Medien die alten Künste nicht ersetzen können. Im Gegenteil, wir sind eigentlich Zeuge gewesen in den letzten 100 Jahren, nicht wie die Fotografie, die ja im höchsten Sinne mimetisch schien, die Porträtmalerei zwar ersetzt hat, aber nicht die Kunst ersetzt hat, die Malerei insgesamt ersetzt hat. Der Film hat nicht das Theater obsolet werden lassen, sondern ganz einfach, unsere Ausdrucksmittel haben sich erweitert, das Spektrum hat sich enorm erweitert. Und ich beobachte nun mit großem Interesse, wie eben manche Künstler, die die Angst vor dem Computer nicht haben, die alternative Möglichkeit neben die traditionelle sitzen. Nicht? Also es gibt Künstler, die malen ihre alten Leinwandbilder und brauchen gleichzeitig das Video, um dann vom Video her wieder zurückzuschließen auf das Leinwandbild. Es gibt heute Bilder, die sind nur möglich, wenn wir voraussetzen, dass das Videoerlebnis vorher war. Ich will also mal einfach das so schildern, diese eigene Erfahrung. Das heißt, ich habe von der Seite nicht des Rezipienten, sondern des Produzenten gesprochen. Wobei ich Ihnen ein wenig den Vorwurf mache, dass Sie als Schriftsteller und Literaten von dem sehr, sagen wir mal, schmalen Erfahrungsspielraum der Umsetzung des Geschriebenen in die Computerschrift ausgehen. Der Spielraum der Künstler ist wesentlich weiter, das heißt, auch die Konfrontation seitens dieser neuen Mittel der Medien ist umfangreicher. Ja, wenn das kein, wenn das ein Streitpunkt wäre, dann... Ja, doch, vielleicht doch in dem Punkt, also nicht als Widerspruch, aber nochmal, Sie selber, Herr Klotz, sprechen doch von einem Einbruch, von einem Registrieren, einer Reaktion auf die Struktur der neuen Medien. Und ist es nicht so, dass, wie in der Literatur, kann ich es besser überschauen, dass die Entdeckung der Langsamkeit und der Handwerklichkeit mit Nadolny bis zu Bode Strauß hingesprochen, eher so ein Reservoir, wie ein Indianerreservoir, verteidigt wird. Ein bisschen klingt das auch bei Ihnen an, aber zugleich doch in aller modernen Kunst, um mal von der klassischen Modernen zu reden, von Cézanne bis Monet und moderneren Künstlerinnen, nenne ich jetzt mal Cindy Sherman als ein Beispiel, wo doch, und zwar konkret reagiert und reflektiert, die Brüche und Risse, die mit diesen neuen Veränderungen passieren, registriert wird. Und Beispiel, dass schon nicht nur Prousts Roman, sondern Monets Bilder ohne die Geschichte der Fotografie, das heißt der Speicher- und Aufnahmetechniken, die dann verarbeitet werden, auch bezogen auf die Frage, was Malerei dann überhaupt noch ist, dass die Montage- und Schnitttechniken des Films in der Form der Reflexion der Künstler also eine Rolle spielt und so weiter, scheint mir doch ein engeres Verhältnis zu sein von Irritation der Kunst, die vielleicht am Beispiel der Musik, kann ich vielleicht auch noch besser sagen, deutlich wird, dass die Schrift- und symbolischen Systeme, die bisher das Ausdrucksmedium Kunst kulturell repräsentiert und definiert haben, doch ins Flutieren geraten und dass am Beispiel erst durch die Informationstheorie des Rauschens zum Beispiel ein Signal-Rauschabstand verstehen lässt, wie vorher Musiksysteme, Notationssysteme eine bestimmte kulturelle und auch pädagogische Prägung hatten. Und ist das nicht auch so bezogen auf die bildende Kunst, also dass die Irritation schon weitergeht? Aber selbstverständlich. Ich sage ja nicht, dass die Medien keinen Einfluss hätten auf die Künste, sondern ich sage genau das Gegenteil. Also nur erledigen sie sie nicht. Also jedenfalls kann ich das bisher nicht beobachten. Nicht, die Fotografie hat tatsächlich bewirkt, dass ich die Malerei nach einem neuen Sujet umsehen musste. Porträtmalerei wurde obsolet. Nur eben aus dieser Zwickmühle heraus entstand die abstrakte Malerei, also eine ganz andere Möglichkeit des Ausdrucks. Nicht? Also wir haben das 20. Jahrhundert über ständig reagiert auf die Medien innerhalb der Künste, ständig. Die Collage ist ein Ergebnis der Fotografie und auch des Films. Nur wir haben, und das sehe ich nach wie vor so, wir haben dieses Spannungsverhältnis erhalten und haben nicht einen Opferfall der Künste an die Medien erlebt. Das ist nicht passiert. Bisher nicht passiert. Man fragt sich nur, ob Sie den modernen Geschwindigkeitsverhältnissen noch adäquat... Ja, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und erklären einfach mal den Unterschied zwischen Fiktion und Simulation oder Imagination und Simulation. Um Simulation, dieser Begriff war jetzt die ganze Zeit im Raum, aber ist vielleicht noch gar nicht so ganz geklärt. Aber Herr Luhmann, Sie wollten gerade noch etwas sagen. Nein, ich wollte eigentlich, das führt vielleicht in die Richtung, ist erledigt aber Ihre Frage nicht. Ich möchte mir gern vorstellen, wie ein Computer überhaupt in der Lage ist, nehmen wir mal an, er hatte die technische Apparatur, einen Pinsel zu manipulieren und dieselbe Feinfühligkeit wie die Hand eines Malers. Wie wäre er eigentlich in der Lage zu beobachten, was daraus resultiert, wenn er eine bestimmte Entscheidung trifft, wenn er also einen bestimmten Strich vollzieht? Müsste er wissen, was an anderer Stelle passiert, um zu wissen, wie er jetzt fortfahren soll? Er muss ja nicht nur die Bewegung vollenden oder ein Fortsetzungsprogramm, sondern er muss ja beobachten können, wenn er hier Stärke reinbringt, entscheidend woanders Schwäche. Wenn er etwas lebendig macht... Sie meinen den Künstler, der mit dem Computer arbeitet? Nein, oder ich meine den Computer, selbst. Wenn man das programmieren würde, nicht wahr? Der Bilder simulieren nicht, soll. Ja, ja. Das Interessante wäre, ob ein Computer qua Programm allein Kunstwerke anfertigen kann, die so gut sind, dass ein Beobachter nicht wissen kann, ob ein Maler oder ein Computer ist gemalt. Das ist eine Frage der Zeit, würde ich sagen. Nein. Die operieren ja mit Bildrastern. Also es wird ja nicht der Strich, das sagt ja Herr Klotz völlig zu Recht, der ist nicht simulierbar, dieser spezifische Strich eines Malers. Nicht so, sondern simuliert wird. Nicht den Duktus. Genau, die ganze Bildfläche wird gerastert, so wie beim Wahrnehmungsbild auch eine Rasterung vorliegt. Man kann das unendlich verfeinern. Es ist im Grunde nur eine Frage der technischen Perfektion und der Zeit, die man bei einem Zufallsgenerator dann zugrunde legt, bis irgendein Bild herausspringt, das in der Tat Ähnlichkeiten hat mit so etwas wie abstrakter Malerei. Ich meine, das ist mehr als jetzt bloße Hypothese. Das wird ja längst schon gemacht. Und ich sagte ja schon, bei den Fraktalen, bei diesen berühmten der Science of Fractal Images, ist man ja schon sehr, sehr weit in sogenannter Naturformen und natürlich auch in der Simulation von abstrakter Malerei. Ich würde sagen, für ein ungeübtes Auge, das keine hohe moderne ästhetische Sensibilität hat, kann man schon Ununterscheidbarkeiten entdecken. Also für Laien ist es oft sehr schwer zu unterscheiden. Ja, das liegt nicht an der, wie Sie eben sagten, Herr Luhmann, es liegt nicht daran, dass ein Computer wissen könnte, welchen Gegensatz er suchen muss zu einer bestimmten statuierten Form. Das kann er. Er kann selbst sich entscheiden, er kann suchen von einem vorgegebenen Ausgangspunkt her. Und er kann eine Komposition zustande bringen, die allen ästhetischen Ansprüchen genügen mag. Zumindest in der Variationsbreite ist das möglich, wenn Sie ein bestimmtes Ergebnis aus der Variation herausnehmen, dann finden Sie das, was Sie suchen. Es ist eine Frage auch der Quantitäten des Spektrums. Nur was der Computer nach wie vor nicht kann, die Tatsache zu überwinden, dass etwas handgemacht ist. Ich sage Pixel neben Pixel, Pünktchen neben Pünktchen, das können Sie bis ins Unendliche verfeinern und Sie würden immer nur eine glatte Oberfläche haben, eine sehr tote Oberfläche. Ein Bild, ein gemaltes Bild hat einen bewegten Farbauftrag, hat Untermalungen, hat Qualitäten des Durchschimmerns. Alles das, es klingt jetzt etwas sehr altväterlich, wenn ich das beschreibe, nicht nur es ist für mich charakteristisch, diesen Gegensatz mal wirklich zu beleuchten. Der Computer kann sehr viel, er kann aber dieses handwerkliche Moment nicht imitieren. Was er aber kann, ist eine neue Qualität. Um nochmal auf diesen Unterschied von Simulation und Imagination oder Fiktion zurückzukommen. Was diesen Unterschied so sehr charakterisiert, lässt sich vielleicht anhand eines Zitats von McLuhan anschaulich machen. Er schreibt, so manche Seite Prosa und manche Erzählung ist nur geschrieben worden, um auszudrücken, was ein Schluchzen, ein Stöhnen, ein Lachen oder ein durchdringender Schrei wirklich sei. Was also solchermaßen die Literatur, die Malerei und Musik auszudrücken versuchen, kann die elektronische Simulation jederzeit zur echten, denke ich, Aufführung bringen. Sie aber, Herr Luhmann, gehen dagegen von einem Kommunikationsbegriff aus, der Geräusche, Schreie und so weiter explizit ausschließt. Ihr sogenanntes letzte Element, das sozial produziert und reproduziert wird, ist eben Kommunikation. Von Kommunikation lassen sich Geräusche eben tatsächlich, nehme ich an, unterscheiden. Um das mit einem Beispiel Goethes zu sagen, jeder höret gern den Schall an, der zum Ton sich rundet. Geräuschunterdrückung gehört eben aber zur Geschichte des Abendlandes, wie alle seine Techniken, Alphabet, Schrift, Druck und die Intervalle zwischen den Tönen und so weiter ja zeigen. Fallen Sie damit nicht hinter die Möglichkeiten perfekter Simulation zurück? Vielleicht können wir dann jetzt auf die Unterscheidung von Simulation und Fiktion kommen. Ich würde zunächst einmal unterscheiden zwischen der Organisation eines Kommunikationsablaufes oder der Sequenzialisierung von Mitteilungen, Fragen, Antworten und dergleichen, die immer eine bestimmte Auswahl an Materialitäten erfordern, also Geräusche oder Zeichen standardisierten Typs zum Beispiel, an denen man erkennen kann, dass jemand die Absicht hat, eine Information so mitzuteilen, dass sie verstanden werden kann. Und das kann bei Schreien auch der Fall sein in gewisser Weise. Man kann ja einen Schrei auch verstehen als Warnschrei und dergleichen. Das kommt einfach darauf an. Aber die Frage der Herstellung von Artefakten, von Kunstwerken und so etwas, würde ich als eine ganz andere Tätigkeit betrachten, ganz andere Problemstellung auch. Ebenso die Frage, ob menschliches Bewusstsein oder auch Kommunikationsverläufe oder Schachspiele oder was immer simulierbar ist. Das heißt, ob man die gleichen Resultate auf einer anderen Materialbasis ebenfalls erreichen kann. Das ist ein ganz anderes Problem. Man kann sich vorstellen, dass Kommunikationsverläufe simuliert werden. Man hat ja genügend zum Beispiel Kriegsspiel-Simulationen und dergleichen. Oder auch ökologische Konflikte werden heute computermäßig simuliert. Und das ist alles möglich, ist aber auf einer anderen, liegt auf einer anderen Ebene als die Kommunikation selber. Nur zu diesem letzten Punkt, den Herr Luhmann erwähnt hat. Hier lässt sich, glaube ich, sehr schön deutlich machen, worin Simulation sich von Fiktion unterscheidet. Einer der aufregendsten Fälle und auch einer der konkretesten Fälle für Computersimulation ist ja der Fall bei nicht nur bei den Kriegsspielen, sondern bei Einsatzübungen von Truppen. Vor allen Dingen etwa bei U-Boot-Besatzungen, die auf einem Display, auf einem Bildschirm Signale bekommen, im Übungsfalle, die nicht zu unterscheiden sind von den Signalen, die auf dem Display im Ernstfalle erscheinen würden. Das heißt, es spielt sich tatsächlich auch in der Entscheidungsführung etwas ab, in was die Unterscheidung zwischen real und imaginär nicht mehr aufrechterhalten lässt. Das heißt, Simulation ist im Gegensatz zu Fiktion wesentlich dadurch gekennzeichnet, dass es kein Kriterium mehr gibt für die Unterscheidung zwischen imaginär und real. Ich würde also sagen, diese Sich-Selbst-Ähnlichkeit, die ja eine Form von Produktion ist, wischt den Unterschied weg, der unser altes Realitätsprinzip ausgemacht hat, der zwischen imaginär und real, und setzt tatsächlich an die Stelle von Realitätsprinzip so etwas, was man Simulationsprinzip nennen könnte. Man könnte das auch, glaube ich, gut am Beispiel der Kunstgeschichte erklären. Die Erfindung der Perspektive bedeutete um 1420 den Raum auf der Fläche zu illusionieren, als sei die Fläche ein Raum, also die ganze Welt. Im 19. Jahrhundert hat das Panorama diesen Illusionismus noch einmal intensiviert, und zwar dahingehend, dass ich glaube, dass der Mensch, der vor dem Panorama steht, einen Schritt in diese simulierte Welt hineingetan hat, also einen Distanzverlust war zu verzeichnen. Ich glaube, mit der heutigen Simulation ist die Distanz zwischen dem Betrachter, der Perspektive oder Panorama erlebt, weitestgehend aufgehoben. Das heißt, wir sind selbst im Simulierten und verlieren gerade das, was die Fiktion benötigt, um sie erfahren zu können, nämlich Distanz. Es ist ein Abstand da, selbst im Illusionismus der Perspektive, und dieser Abstand ist verloren gegangen. Nun kann man sich andererseits fragen, also wir haben ja das auch im 3D-Effekt, der berühmte Effekt, nicht der Berg- und Talbahn-Effekt. Wir sitzen im Kino in einem wankenden Stuhl, fahren in die Tiefe hinein und die Menschen schreien auf, wie auf der tatsächlichen Berg- und Talbahn. Und trotzdem glaube ich, und da kommt man vielleicht doch in die Psychologie mit hinein, es gibt dann Gegenwehreffekte. Es gibt beim Rezipienten diese Sperrmomente, wo er anfängt, wenn er das erlebt, laut aufzulachen. Ja, es gibt ein paar Reaktionsformen, das ist mir selbst noch nicht ganz klar. Ein paar sehr natürliche psychologische Reaktionsformen, die dann wieder erneut auf Abstand insistieren. Wenn man schon so sehr gepackt ist und drin ist im Simulierten, dann setzt man alles da rein, einen neuen Abstand wieder zu gewinnen. Deswegen bin ich auch da wiederum skeptisch. Ich war in der Erfahrung von Simulation, gleich auch zu sagen, diese Identität von Welt und dem Simulierten ist hergestellt. Das mimetische Prinzip ist erloschen, das Fiktive ist auch nicht mehr da, und die Simulation nun als drittes stellt diese Gleichheit her. Die Ähnlichkeit, selbst die gilt nicht mehr. Nicht? Auch Ähnlichkeit ist verloren. Da habe ich meine Probleme, wenn Sie das behaupten. Einfach von der Erfahrungsseite her, von der Wahrnehmungsseite her. Das betrifft ja nur einen Bereich, der allerdings immer mehr wächst, wo eben man nicht mehr unterscheiden kann zwischen der simulierten Situation und der Simulation selber, einfach deshalb, weil auch in der realen Situation Medien zwischengeschaltet sind. Das heißt, dieser U-Boot-Kommandant wird nie etwas anderes sehen als diese Displays, die Signale auf dem Display, beziehungsweise der Tiefflieger, der Pilot, wird sogar gezwungen sein, in seiner Ausbildung nur seinem Display zu gehorchen und nur auf den Display zu achten und niemals etwas... Er ist also selbst zum Medium geworden eigentlich. Genau. Ja, das war ganz präzise, die vielleicht nochmal physikalischer und genauer vielleicht auch in dem Punkt. Ich glaube, dass wir doch mit Virilio gesprochen einen Unterschied zwischen menschlicher Wahrnehmung, ihren optischen Illusionen und Täuschungen, und nichtmenschlicher Wahrnehmung in den angesprochenen Simulationsmedien sprechen müssen. Das verändert auch den handwerklichen und sympathischen Begriff der Fiktion der Einbildungskraft. Die optischen Täuschungen, wenn das Kino, Fotografie und Kinoentwicklung, die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung und die Effekte, mit denen das Kino spielt, mit dem optisch-imaginären, denn das Imaginäre heißt optische Gestalterkennung, und die Grenzen dieser optischen Gestalterkennung selber zu zitieren, zu verarbeiten, damit zu spielen, ist der Effekt der neuen Medien. Hingegen sind die automatischen Waffensubjekte, um wieder auf den Begriff von Krieg und Technik zurückzukommen, längst so, dass mit der vierten und sechsten Generation sowohl von Computern wie auch von Bildsystemen, also elektronischen Bilderzeugungssystemen, in diesem wunderschönen Beispiel von Virilio, ich darf das doch mal nochmal zitieren, wo eben diese automatischen Lenkwaffenrakete, die ja selber mit videografischen Bildern, also fingiert erzeugten Bildern, berechnen, wie man in der Feedback- und Kybernetik-Theorie sagen würde, das künftige Ereignis, also zur Berechnung von ballistischen Punkten, wo ich ankommen werde. Und das wird auf simulierten Bildschirmweise erzeugt mit einer Millionenanzahl von Bildern pro Sekunde, die nichts mehr mit Kino und nichts mehr mit menschlicher Wahrnehmung zu tun haben. Hier kann man doch mit John von Neumann, dem Automatentheoretiker, sprechen, dass es hier selbst reproduzierende nichtmenschliche Wahrnehmungen gibt und Wahrnehmungstechnologien, die eindeutig, und jetzt kommt das schon, finde ich, zu Bedenkende dabei, eine Wirklichkeit von Simulation sind, also dieses Hyperreale, wenn man so will, was die Grenzen, sowohl bezogen auf die Musik wie Malerei, imaginärer Gestalt, Erkennungen und Verkennungen, wie es von der Perspektive bis zum Kino der Fall war, selber damit technologisch spielt und die selber implementieren kann. Also die Grenzen der Menschen. Ja, ich habe nur den Eindruck, dass Sie alles daran setzen, um nun wirklich das Subjekt loszuwerden. Also auch die Widerständigkeit loszuwerden. Okay. Man kann, und da muss man wirklich, glaube ich, mal das Argumentationsfeld wechseln. Man kann beobachten, und das sind ja Erfahrungsergebnisse, nicht, dass gerade das Umfangen des Menschen durch das Simulierte merkwürdige Reaktionseffekte, mit denen wir gar nicht rechnen, auch hier im Gespräch nicht rechnen, auslöst. Woher die kommen, ist, glaube ich, von der Wahrnehmungspsychologie bisher nicht geklärt. Das sind Dinge. Ja, wir reagieren auf die Ausgeliefertheit gegenüber dieser Medientechnologie. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass die Widerständigkeit doch größer ist, als wir sie jetzt mit in unsere Rechnung einbeziehen. Also selbst die bloßen Affektreaktionen, die nicht kontrollierbaren Affektreaktionen, führen doch in einen anderen Bereich der Überlegungen, dass wir uns überlegen müssen, warum überhaupt diese Affekte dann entstehen. Warum wir so reagieren, wenn wir eingefangen werden. Also ein großes Potenzial von Widerständigkeit, jedenfalls beobachte ich das. Und ich sehe das bisher nicht mitreflektiert in diesen Totaldefinitionen von alles ist Simulation. Vielleicht können wir an der Stelle einfach einen neuen Punkt einführen, und zwar nach der Differenz von Imagination und Simulation, jetzt die von Form und Inhalt, oder vielmehr, worauf Sie ja bestehen, Herr Luhmann, auf die von Medium und Form. Das heißt etwa, die Sprache als Medium in die gewisse Form gegossen werden. Das erinnert mich freilich an McLuhans Formel, dass ein Medium immer ein anderes zum Inhalt habe. Wir haben das ja vorhin schon gesagt, die Schrift, die Sprache etwa, der Buchdruck, die Schrift, das Tafelbild, das Foto und so weiter. Nun reden Sie aber, Herr Klotz, weiterhin von Form und Inhalt. Sie heben also mehr auf die Bedeutung, den Gehalt, also mehr sozusagen auf den Inhalt ab, als auf die Wirkungsweise, die etwa ein Medium auf ein anderes hat. Nein, das eine so gut wie das andere. Ich kann nicht, wenn ich als Nachvollzieher mit herangehe an den Computer, sozusagen an der Seite eines Künstlers, oder ich selbst könnte mal einer sein, kann ich nicht darauf verzichten, die Input-Seite zu identifizieren, ja, mit mir selbst und nicht mit dem Rezipienten. Also die Frage, die sich doch stellt, ist, alles zu erklären von der Wahrnehmungsseite allein her. Und ich frage mich, was ist die Produktionsseite? Und diese Produktionsseite, die lässt mich nicht einfach übergleiten in die Gleichschaltung von Inhalt und Form. Sondern ich muss als Produzent... Ja, genau, aber die ist ja nicht mehr bloß autorhaft und subjektiv handwerklich, die wir beschreiben. Das ist auch das Vertrackte dabei, die Modelle. Ich glaube, es geht nicht um den apokalyptischen Ton einer, im Gegenteil. Nur eines, ich denke, dass es nicht um eine Ausschließung geht, eine Ausschließung etwa der Produktionsseite oder eine Totalkonzeption von Medientheorie, sondern es geht im Grunde nur um einen analytischen Schnitt, den wir ein bisschen propagieren, ganz analog zu dem, was Walter Benjamin schon unternommen hat und dann eben später Marshall McLuhan, nämlich zu sagen, eine bestimmte Ebene der Transformation von Kunstpraxis, von Wahrnehmung von Intersubjektivität wird überhaupt nur sichtbar, wenn wir abstrahieren von den Inhalten und wenn wir einmal einklammern das schöpferische Subjekt und wenn wir ästhetische Fragestellungen wieder auf das Niveau von Aesthesis bringen, also von Wahrnehmen. Also ich würde auch sagen, dass die schon gestellte Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Technik genauso aufzulösen wäre. Der Indifferenzpunkt von Kunst und Technik ist wieder Aesthesis in dem alten Sinne von Wahrnehmung. Und ich halte es für eigentlich für eine völlig korrekte Definition von Medium, jetzt einmal aus dieser Perspektive gesehen, wenn man sagt, Medium ist das historische a priori der Organisation von Sinneswahrnehmung. Und das lässt sich eben nicht produktionsästhetisch, also im Blick auf die Subjektivität eines Künstlers oder Autors freilegen, sondern man muss im Grunde diese Dinge einklammern, ohne sie dadurch zu ridikulisieren oder zu bagatellisieren. Also ich will nicht etwa sagen, Autorschaft ist Nonsens und es gibt keine Malerei mehr, das machen alles Computer, sondern ich meine, eine bestimmte Ebene der Transformation von Weltwahrnehmung und Weltverhalten wird überhaupt nur sichtbar, wenn wir uns einmal die Askese auferlegen und sagen, abstrahieren wir mal von den schönen Inhalten, abstrahieren wir von den Programmen der Künstler. Und zwar sichtbar als unsichtbare Mächte. Einfach um einen analytischen Schnitt zu legen. Und ich würde sagen, dieser Schnitt könnte das definieren, was man Medientheorie nennt. Weil ich vorhin davon sprach, dass wir von Kunst und Wissenschaft reden würden, tun wir es also vielleicht dann jetzt nochmal. Und da möchte ich zunächst auf eine Ausstellung zu sprechen kommen, die Lyotard vor einiger Zeit im Centre Pompidou inszeniert hat unter dem Titel Die Immaterialitäten. Es ging Lyotard nun, soweit ich weiß, um das Synonymwerden von Kunst und Wissenschaft. Innerhalb der Wissenschaften noch heute eine skandalöse Vorstellung, denn in der Wissenschaft geht es doch bekanntlich um Wahrheit oder um Objektivität, in der Kunst aber um den Schein. Lässt sich diese Trennung tatsächlich aufrechterhalten? Darauf wollte ich hinaus. Zunächst aber, wenn es geht, eben einige Informationen zur Ausstellung. Ich meine, Wissenschaften, Virilio sagt, seien heute eigentlich fast alle Militärwissenschaften, seien es die Geisteswissenschaften oder die anderen. Herr Klaus. Die gesamte Ausstellung, ich habe sie gesehen, war grau. Es gab keine Farben mehr. Alles grau. Durchsichtig. Man hatte kaum Exponate, Anhaltspunkte, also das Objekt quasi verschwunden. Ich habe den Eindruck, dass auch hier wieder die Kunst dazu gedient hat, illustrativ ein Argument zu bestätigen. Und dass das, was wir heute in dem Katalog lesen, die eigentliche Nachwirkung dieser Ausstellung ist. Also die Theorie nämlich, dass Kunst nicht mehr anfassbar ist, dass die Materie verschwunden ist, dass sie immateriell geworden ist, das ist das, womit wir jetzt operieren. Nur wenn Sie die Ausstellung gesehen haben, dann würden Sie auch andersherum gleich wieder den Rückschluss ziehen und sagen, Gott sei Dank, dass es die Kunst noch gibt. Ja. Ja, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Ästhetik in unserer Zeit zu einer neuen Leitwissenschaft wird, aber eben gerade nicht mehr als Theorie der Kunst. Wir hatten ja schon erwähnt, es könnte so sein, dass Ästhetik wieder im Sinne des Ursprungswortes Aesthesis als Lehre von der Wahrnehmung Leitfunktion bekommt und das zweite ist eben als Theorie des Scheins. Es ist nicht zufällig so und keineswegs Koketterie, wenn die avanciertesten Mathematiker sich keineswegs in den Kontext von Naturwissenschaften stellen lassen, sondern sich als Künstler begreifen. Und dass die eine der großartigsten Innovationen auf diesem Gebiet, eben die schon vielfach erwähnten Fraktale, sich selber unter ästhetische Wertmaßstäbe setzen, also ästhetische Kriterien zur Orientierung der mathematischen Forschung selber. Aber auch, wenn ich das dieses eine Mal tun darf, nämlich philosophisch sprechen, also auch aus philosophischer Perspektive, zeigt sich eines sehr deutlich. Wenn der wahre Diskurs, der große traditionelle philosophische Diskurs, sich irgendwann einmal um die Zeit von Parmenides gebildet haben mag, dann eben durch Ausschluss des Scheins. Die große parmenideische Verwerfung des Scheins steht am Ursprung dessen, was wir Wahrheit nennen. Und wir können nun eine sehr spannende Geschichte verfolgen, wenn man so will, von Parmenides bis Baudrillard, nämlich die Geschichte einer ständigen Aufwertung dieses verworfenen Scheins. Der verdrängte, verworfene Schein kehrt wieder, wird immer dringlicher. Und ich nenne nur eine vermittelnde Station, Nietzsche, der dann sagt, wir haben keinen Begriff von Wahrheit mehr, wir brauchen ihn nicht, wir haben auch keinen Begriff von Wirklichkeit mehr. Was wir brauchen, ist nur noch eine Stufenfolge des Scheins. Es gibt keine Wirklichkeit. Die Welt als ästhetisches Phänomen. Genau. Ja. Aber Schein ohne wahres Wesen dahinter. Ja. Wenn man jetzt mal auf Lyotard zurückgeht, mein Eindruck ist, dass er überhaupt nur einen einzigen Gedanken je gedacht hat, nämlich le différent. Das heißt, das also gut. Alles, was man beobachtet, ist von vornherein Erzeugung einer Differenz. Mhm. Und dass er seitdem damit beschäftigt ist, diesen Gedanken auch noch zu ruinieren. indem er alle möglichen Veranstaltungen trifft, um ihn nicht als Weltbeschreibung gelten zu lassen. Ich finde aber, es ist sehr nützlich für unsere Zwecke, das Vergleich von Kunst und Wissenschaft, wenn man zunächst einmal einfach daran festhält, dass alles, was man tut, alles, was man bezeichnet, alles, was man hervorhebt, unterscheidet, immer auf Konstruktion einer Differenz hinausläuft, dass das immer eine andere Seite hat. Und in diesem Sinne kann man, glaube ich, sowohl Kunst, und zwar durchaus in einem prämodernen oder modernen Sinne, als Produktion von Unterscheidungen ansehen. Und ebenso ist der wissenschaftliche Konstruktivismus, also die fast führende, jetzt führende epistemologische Theorie, auch auf dem Wege zu sagen, ich stelle einfach fest, welche Unterscheidung eine Wissenschaft benutzt. Also etwa die von Sein und Schein. Der Oberfläche wichtig geworden, sowohl bei Lyotard wie ja, oder die Innenseite und Außenseite, wie man das unterscheidet. Und wenn die Ontologie immer das Sein betont hatte, indem man es vom Schein unterschieden hat, hat sich die Gegenseite inzwischen stärker durchgesetzt. Darf ich mal sehr banal nachfragen? Kann ich das mal wieder auf meine Begrifflichkeit zurückführen? Es ist ja interessant, dass die Künstler, die Künste erwarten heute mit Hilfe der Medien zu einem neuen Gesamtkunstwerk, zur Aufhebung der Differenz zwischen den Gattungen zu kommen. Es gibt ja auch diese Gegenbewegungen, im Bereich des Ästhetischen zumindest, gerade die Differenz nicht mehr gelten zu lassen. Ja, sie um jeden Preis aufheben zu wollen. Beuys, später Beuys. Beuys gehört ganz sicher dazu. Nur Beuys hat wenig an die Medien dabei gedacht. Wir erhoffen uns von den Medien im Sinne der multimedialen Verwendung der unterschiedlichen Gattungen ein neues Gesamtkunstwerk. Ich weiß nicht, wie weit man das jetzt übertragen kann auf andere Bestrebungen in anderen Bereichen, sagen wir ruhig auch des Denkens und der Erfahrung. Ich weiß nicht, dieses Insistieren auf Differenz, um überhaupt Definition möglich zu machen, das ist klar, kann das nicht auch dazu führen, dass wir am Ende Kleinsysteme haben, die wir um jeden Preis, um die Differenz bestehen zu lassen, auch selbst diese Kleinsysteme bestehen lassen wollen. Für die Künste gilt das nicht. Es ist richtig, es ist ein beanstandbarer Zustand, dass etwa ein Maler nicht weiß, was auf dem Ballett passiert, dass ein Architekt nicht weiß, was in der Malerei geschieht und so weiter und so weiter. Kurz und gut, das System Kunst hat sich noch einmal so differenziert, jedenfalls in der heutigen Praxis, dass die Künste selbst derartig zerspalten sind in ihre Gattungsbedingungen, dass man kaum noch hoffen kann, dass es noch so etwas geben könnte wie die Kunst. Nun kommen die Medien noch dazu, nicht, differenzieren dieses Spektrum noch weiter. Interessant für mich ist nur, dass gerade mit dieser weiteren Ausweitung des Differenten die Hoffnung entsteht, dass doch nochmal mit Hilfe der Medien ein Zusammenhang zustande kommen könnte. Vielleicht, um eine letzte Frage zu stellen und Sie einzuleiten mit einem Zitat von Konrad Zuse, das ist der andere Computererfinder. Er stellte sich in aller Zukunft die Erde als Naturschutzpark für Menschen vor, das Weltall als das Reich der Computer. Friede also statt Krieg der Sterne oder der Krieg der Sterne findet anderswo statt, nicht auf unserem Naturschutzpark. Ein bisschen viel Romantik vielleicht, aber um jetzt an das anzuschließen, was Sie gerade sagten, Herr Klotz. Irritation, ja mehr womöglich Wahnsinn, kollektiver Wahn an der Schwelle des Auftretens neuer Kommunikationstechniken. Nach McLuhan war das so zur Zeit Gutenbergs. Auch heute lassen sich sicherlich solche Symptome beschreiben, Apokalypse etwa und so. Aber dieses Mal lassen wir womöglich eine 2500-jährige Tradition, eine ziemlich gewaltvolle, hinter uns. Gehört zu dieser Tradition nicht doch noch Ihre Rede vom Sinnverlust, Herr Luhmann, dass uns nämlich die Einheit des Ganzen verloren zu gehen droht? Ich würde die Rede vom Sinnverlust eigentlich nicht teilen, weil ich vorstelle, dass man in allem, was man tut, immer irgendeinen Sinn konstruiert. Und dass von Sinnverlust allenfalls die Rede sein kann, in eigentlich genau dem Sinne, den Lyotard meint, wenn er von der Unmöglichkeit eines Gesamtberichts oder einer zusammenfassenden Repräsentation der Welt in der Welt oder der Gesellschaft in der Gesellschaft. Dass das ausgeschlossen ist, nimmt diese Sicherheit, dass letztlich irgendjemand, wenn nicht man selbst, sondern jemand mit Autorität, mit Vorbild oder etwas darstellen kann, wie es wirklich ist. Das hängt auch mit dem Zusammenbruch der Ontologie zusammen, die ja voraussetzt, dass man etwas bezeichnet und das für richtig oder für falsch halten kann. Das heißt aber, dass wir einfach Sinn in andere Formen bringen müssen und dass wir viel stärker auf Differenzen achten müssen und die Frage ständig haben, mit welchen Differenzen wird eigentlich Sinn konstruiert? Wenn Subjekt-Objekt nicht mehr geht, dann vielleicht Medium und Form. Wenn Technik und Natur nicht mehr geht, dann vielleicht komplex oder einfach. Wenn Natur und Gnade nicht mehr geht, dann vielleicht Natur und Technik. Das heißt, die Tendenz läuft meines Erachtens darauf hinaus, schärfer zu beobachten, mit welchen Unterscheidungen eigentlich andere Leute ihre Beobachtungen und Beschreibungen anfertigen. Also auf eine Beobachtung von Beobachtern mit sehr viel größeren Genauigkeitsansprüchen, vor denen dann die Ganzheitsideologie alten Typs oder auch New Age einfach als verschwommen und unklar erscheint, als eine Gegenbewegung. Medialer Effekt von Tröstungsversprechen. Ja, nicht? Und das, der Versuch, präzise zu denken, was am Ende dieses Jahrhunderts oder im nächsten Jahrhundert der Fall ist, muss, glaube ich, auf Unterscheidungen relativieren können und das sehr prinzipiell machen können. Ja, ich glaube, es gibt keine raffiniertere Methode, als dem religiösen Sinn und seinen geschichtsphilosophischen Nachfolgern den Abschied zu geben, als eben diese funktionalistische Definition von Sinn, wie sie Herr Luhmann gerade vorgenommen hat. Also das Programm Stop Making Sense ist durchaus in diesem Sinne gedacht, nicht etwa die Vorstellung, man könnte überhaupt ohne Sinn auskommen, sondern Schluss gemacht wird mit der Form von Sinn und der Suggestion von Sinn, die in der Tat dieser Gutenberg-Galaxis noch zugehörte und an deren Stelle unsere Erfahrung mit Medien treten kann, wenn sie sagen, man macht die Erfahrungen von Sinn in dem Augenblick, in dem man beispielsweise Medien wechselt, eine Form in der anderen spiegelt oder sie dahingehend übersetzt, dann ist das ein Verhältnis zwischen Medien und genau da kann auch unser Genuss liegen. Ich würde sagen, das Genießen der eigenen Erfahrung in ihren vielfältigen Transformationen durch verschiedene Medien erlaubt beides, sowohl ein Festhalten an einem funktionalistischen Sinnbegriff als auch ein Festhalten an der Funktion von Kunst, worauf Sie meines Erachtens zu Recht bestehen, als eine der Formen der Verarbeitung von Erfahrung und Welt, allerdings innerhalb eines übergreifenden Medienkonzepts. Simulation statt Imagination. Über das Verschwinden des Menschen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz diskutierten der Philosoph Norbert Bolz, der Kunsthistoriker Heinrich Klotz, der Soziologe Niklas Luhmann und der Psychologe Christoph Tholen. Die Gesprächsleitung hatte Kurt Barkhausen.